Warum lernen Sie Deutsch? Mit dieser Frage wird wohl jeder der knapp 16 Millionen Deutschlernenden weltweit konfrontiert. Und so verschieden die Charaktere der Lerner sind, so verschieden werden wohl auch die Antworten ausfallen. Denn ihre Motivation zum Deutschlernen hängt von der Herkunft, dem Alter, der Bildung, dem Beruf und natürlich auch von den ganz persönlichen Zielen ab. Herzlich willkommen zu unserer Reihe Bildung und Karriere mit Carsten Lemke am Mikrofon. Im Studio begrüße ich unseren Gast, Frau Ulrike Nelkenhof, die seit mehreren Jahren als Sprachdozentin des Deutschen Sprachinstituts an vielen Standorten in der Welt tätig ist und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aus erster Hand über Ihre Erfahrungen und Beobachtungen berichten wird. Frau Nelkenhof, herzlich willkommen und gleich die erste Frage. Wie beliebt ist Deutsch nun wirklich in der Welt?